Father, bless these words. Vater, ich bitte dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name I ask. In Jesu Namen bitte ich dich. Amen. Amen. I want you to look at a verse in Luke 16:9. Ich möchte, dass ihr euch einen Vers anseht in Lukas Kapitel 16, this is the Vers 9. The end verse of a story that the Lord told. Und das ist der letzte Vers in einer Geschichte, die der Herr erzählt hat. About a rich man who had a steward. Und es geht dabei um einen reichen Mann, der einen Knecht hatte. And the steward was not honest. Und dieser Knecht war kein ehrlicher Mann. The rich man said, I'm going to hold you accountable. Und so hat der reiche Mann gesagt, ich werde dich zur Verantwortung ziehen. You have been cheating me. Du hast mich betrogen. And I'm going to fire you. Und ich werde dich entlassen. But first you're going to give an account. Aber erst wirst du Rechenschaft über deine Sachen and geben. So the steward thought, oh my gosh, I'm being fired. What am I going to do? Und so hat sich dieser Knecht gedacht, okay, ich werde jetzt entlassen. Was mache ich jetzt? The end of my job is coming. Also das Ende meiner Anstellung ist in Sicht. And I'm too old to dig. Und ich bin jetzt schon zu alt, um zu graben. I'm too proud to beg. Und ich bin auch zu stolz, um betteln zu gehen. Was mache ich jetzt? So I thought, I know what I'll do. Und jetzt hat er sich überlegt, ich weiß es. I'll go to all of my boss's debtors. Ich gehe einfach zu all den Schuldnern meines Herrn. And I'll just give them a good deal. Und ich schlage ihnen ein Geschäft vor. So he went to all them and he gave them a great deal. Und so ist er zu all seinen den Schuldnern gegangen und hat ihnen etwas angeboten. Because he was still the steward. Denn er war immer noch da als Verwalter eingesetzt. So he said, how much do you owe my boss? Und so hat er den einen gefragt, wie viel schuldest du genau meinem Herrn? Let's just cut that in half. Sagen wir mal einfach die Hälfte davon. Why? Und er hat gefragt, warum? Because I like you. Naja, weil du ein how much you netter owe my Kerl boss? Bist. Und wie viel schuldest du meinem Herrn? We'll just take 40% off okay, da ziehen wir gleich mal 40% ab. Wow. Why? Wow, danke, warum? I like you. You're my friend. Naja, du bist mein Freund. How much ja. You owe my boss? Und wie viel schuldest du? I would just cut 70% off. Naja, sagen wir mal 70% Nachlass. Because we're friends. Weil wir so gute Freunde sind. And the Lord said, what a shrewd man. Und der Herr hat gesagt, was für ein schlauer Knecht. I mean, dishonest to the core. Ich meine natürlich unehrlich bis ins Tiefste hinein. But very wise. Aber sehr sehr klug. And the Lord actually said, the people of the world are actually wiser than the children of light. Und dann sagt der Herr, dass die Kinder dieser Welt eigentlich schlauer sind als die Kinder des Lichts. Because they know how to use money. Weil sie wissen, wie man Geld verwendet, to make friends. Um Freunde zu machen. So the Lord says, and this is the point. Und da sagt Jesus jetzt, und das ist der Punkt. I say to you, make friends for yourselves by means of the wealth of unrighteousness. Und ich sage auch euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehmen wird in die Häuser. So that when it fails, they will receive you into the eternal dwellings. Also wenn es zu Ende geht, dass sie euch aufnehmen werden in ihre Häuser. Now the Lord is telling us a couple things here. Also der Herr sagt uns hier einige Dinge. First that you know, don't focus on money because money in itself is just not a righteous thing. Und das erste ist, also konzentriere dich nicht auf das Geld an sich, denn das Geld an sich ist keine gerechte Sache. There's people who just love money. Denn es gibt Menschen, die lieben einfach nur das Geld selbst. They just count it, you know. Und sie zählen das Geld. They just love money. Sie lieben das Geld. Look at their bank account and they just love money. Sie sehen das Bankkonto und sie lieben einfach die Summe. The Lord says money is just like don't focus on money. Und der Herr sagt einfach das Geld. Let's go back. Es geht nicht ums Geld. Back. So when it fails. Also wenn er zu Ende geht. And we can add and it will fail. Und das Ganze wird zu Ende gehen. Like our lives are coming to an end. Also unser Leben geht ja einem Ende entgegen. Whatever we have is coming to an end. Was immer wir auch besitzen, irgendwann kommt das Ende dafür. The clothes you wear, the property you own, die Kleider, die du trägst, die Grundstücke, die du besitzt, oder das Geld auf deinem Konto. Someone said, you know that guy Rockefeller, who was the richest man in the world. Und einer hat gesagt, also Rockefeller hat gesagt, und er war einmal. Someone said about him. Jemand hat über ihn gesagt. He said, wow, I mean, he died. Es wurde ihm gesagt, also er starb. How much did he leave? Und wie viel hat er zurückgelassen? And they said everything. Und sie haben gesagt, alles. He left everything. Er hat alles zurückgelassen. You can't take anything. 1 Timothy chapter 6. Man kann nichts mitnehmen. 1. Timotheus Kapitel 6. Paul said, you come into this world naked and you're leaving naked. In diese Welt und du gehst nackt aus dieser Welt wieder raus. You brought nothing with you. You're not taking anything. With you. Du hast nichts mitgebracht und du wirst nichts mitnehmen. But when it fails and when our time is over, aber wenn es zu Ende kommt und wenn unsere Zeit and our zu Ende time ist, will be over, und das kommt they will receive you. Dann werden sie euch aufnehmen. Who are they? Wer ist dieses sie? They are people that we are going to reach. Sie sind Menschen, die wir erreichen werden. They are the people that the vision of our church is focused on. Das sind die Menschen, auf die die Vision unserer Gemeinde gerichtet What is ist. Our vision? Und was ist unsere Vision? To bring as many people as possible so viele Menschen wie möglich into a living relationship with Jesus Christ, in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu both bringen, locally lokal, vor and Ort globally. Und global. And that includes believers. Und das schließt Gläubige mit ein. That's those people. Das sind diese Menschen. Those are people that will be so unbelievably thankful. Das sind Menschen, die so dankbar sein werden. That they will not be able to put it into words. Dass sie es gar nicht in Worte fassen können. They won't even know how to thank you. Und sie werden gar nicht wissen, wie sie dir danken können. They will be in eternity. Und sie werden in der Ewigkeit sein. Some of them will be there because of action that we took. Und manche werden dort sein wegen irgendeiner Tat oder etwas, was wir getan haben. Others will have something there because of the encouragement that we gave. Oder andere werden dort etwas besitzen wegen der Ermutigung, die sie von uns bekommen haben. 2. Corinthians chapter 4 verse 17. 2. Korinther 4 Vers 17. This light affliction. Also diese Bedrängnis, die leicht ist. Talking about our life on earth. Und er spricht hier über unser Leben. This light affliction which is just for but a moment. Also diese Bedrängnis, die nur leicht ist und nur einen Moment währt. Our life is just for a moment. Und unser Leben ist ja nur einen Moment lang. Watch this. It works for us. Es wirkt für uns a greater weight of glory. Eine größere Herrlichkeit. When we get to heaven, the Lord is going to, he wants to reward us. Und wenn wir im Himmel sind, möchte der Herr uns gerne belohnen. It's probably going to be one of the greatest joys of his heart. Und wahrscheinlich wird es eine der größten Freuden seines Herzens sein. To have his people before him. Sein Volk vor sich zu haben. And to bring up those who were faithful. Und die eben vortreten zu lassen, zu sich zu holen, die treu waren. Like he says in Matthew 10. Und wie auch in Matthäus 10 sagt. If you honor me before men, I will honor you before my Father. Wenn ihr mich ehrt vor den Menschen, werde ich euch ehren vor meinem Vater. It's going to be a great joy for the Lord. Und das wird eine große Freude sein für den Herrn. Just like it is for us when we reward children or somebody. So wird es auch für uns irgendwie eine echte Freude ist, wenn wir ein Kind belohnen. It's such a joy. Oder jemand anderen, dann ist es eine echte Freude. Those are those people. Und das sind diese Menschen. And when this life is over, und wenn dieses Leben vorbei ist, they will receive us into their eternal dwellings. Werden sie uns aufnehmen in ihre ewigen Häuser. And we're going to see them. Und wir werden sie sehen. Someday, and it's not long. It's not like millions of years away. Eines Tages. Es ist in der Zukunft, aber nicht Millionen von Jahren entfernt. Far closer than we think. Und es könnte viel näher sein, als But wir uns das vorstellen. We will be sitting in those. We will be sitting there in those apartments. Aber wir werden dort sitzen in diesen Wohnungen, in those dwellings, diesen Häusern, in those houses, Hütten oder in those villas, whatever they oder diesen Villen, was immer das auch sein and mag. And you will be sitting there and this verse will come to mind. Und du wirst dort sitzen und dieser Vers wird dir dann wieder einfallen. I can't believe I'm here. Denk ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt hier bin. I can't believe I'm actually sitting here. Kannst gar nicht glauben, dass ich jetzt tatsächlich hier sitze. Isn't there a verse in the Bible talked about this? Da gab's doch einen Vers, der darüber gesprochen hat. Yeah, Luke chapter 16 verse 9. Ja, Lukas 16, 9. I can't believe it's fulfilled. Ich kann nicht glauben, dass das die Erfüllung ist. This is your home? Das ist dein Zuhause? And you wanted me to come? Und du wolltest, dass ich komme? Yes. Ja. Because of the effort you exerted to affect my life. Wegen der Umstände, die du eingegangen bist, um etwas in meinem Leben zu bewirken. I was a child in Sunday school. Ich war ein Kind in dieser Sonntagsschule. I was the person who came for the first time. Oder ich war diese eine Person, die zum ersten Mal in den Gottesdienst and kam. You came to me. Und du bist auf mich zugekommen. I was hungry and you fed me. Oder ich war hungrig und du hast mich I was in prison, genährt. You visited me. Ich war im Gefängnis, du hast mich besucht. I was in Liberia and you supported the team. Und ich war in Liberia und du hast das Team dort unterstützt. I was a Turkish person in your district. Ich war eine türkische Person in deinem Bezirk. And you helped fix that Stube. Und du hast mitgeholfen, diese Stube aufzubauen. I don't know how to thank you. Und ich weiß dir nicht weiß nicht, wie ich dir danken soll dafür. I was so lost. Ich war so verloren. If you had not, I don't even know what, why you did it. Und ich weiß gar nicht, warum du das eigentlich getan hast. But if you didn't do it, I would be totally lost. Aber wenn es nicht so gewesen wäre, wäre ich völlig like verloren eternally gewesen. Lost. Nämlich für die Ewigkeit verloren. And for many believers, they would be standing before the Lord naked. Und für viele Gläubige, sie würden vielleicht vor dem Herrn stehen und wären nackt. Let's go to the next verse. This John chapter 12, verse 24. Vers an, Johannes Kapitel 12, 24. I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht gepflanzt wird in die Erde und stirbt, it remains alone. Bleibt es allein. But its death will produce many new kernels. Aber sein Tod wird viele neue Körner hervorbringen. A plentiful harvest of new lives. Eine reiche Ernte an neuem Leben. Now, this principle is very powerful. Und dieses Prinzip ist sehr mächtig. Because the Lord is talking about his death. Weil der Herr hier über seinen Tod spricht. That he has to die. Dass er sterben and muss. He has to be planted into death. Und er eingepflanzt werden muss. In den Tod and with his resurrection, he will release the life of God to billions of people. Und mit seiner Auferstehung wird er das Leben Gottes freisetzen für Milliarden von Menschen. But the principle also applies to us. Aber das Prinzip ist auch auf uns anwendbar. Let's go further. Let's go back for a moment. You see that word alone? It's very important. Seht ihr dieses Wort allein? Und das ist ein ganz wichtiges Wort. Because unless we're willing to die. Wenn wir nämlich, es sei denn, wir sind gewillt zu sterben, to our pride, also unserem Stolz to zu sterben, our unserer Gleichgültigkeit to our gegenüber, unserer Bitterkeit, all the lies that infest us, zu all diesen Lügen, die uns infiziert haben. Something that Tim Smith said on Wednesday at the Theophastic Seminar. Das hat auch Tim Smith gesagt am Mittwoch bei diesem He's been a counselor for years, for decades. Und er ist schon seit vielen Jahren in der Seelsorge. He spent thousands and thousands of hours in counseling sessions and studying counseling. Und hat das auch studiert. And he said that after all these years, und er hat gesagt, nach all diesen Jahren, he says, I realize that I am an infestation of lies. Ist mir bewusst geworden, dass ich wirklich infiziert bin. So ein richtiger Infektionsherd von Lügen. Have you ever looked into shark-infested water? Habt ihr schon mal in so in ein Hai-infiziertes Gewässer geschaut? Or open up a wall and you look at and you see ants everywhere and my walls are infested. Oder man öffnet so ein Loch in einer Mauer und sieht dort ein Ameisennest und denkt sich, das ist alles voll davon. You see a dead bird and you flip it over and it's infested with worms. Und so ein toter Vogel und du drehst ihn um und er ist einfach voll mit Würmern. An infestation. Das Ganze ist just that word, infestation. Also dieses Wort Infizierung. But how about like we are infested with lies? Aber wie ist es damit, dass wir infiziert sind mit Lügen? But the truth will set us free. Aber die Wahrheit uns freimachen. And the biggest lie is that I have no lies. Und die größte Lüge ist, dass ich nicht mit Lügen lebe. That's why last week we talked about Revelation 3. Und deswegen habe ich letzte Woche auch über Offenbarung 3 gesprochen. Where the Lord said about the church of Laodicea. Wo der Herr sagt über die Gemeinde von Laodicea. You say you are rich. Du sagst, du bist reich. And you say you have no need. Und du sagst, ich brauche nichts. And naturally speaking, you don't. Und natürlich gesehen stimmt das, du brauchst nichts. That's because you don't step out of the sphere of your life to reach another. Weil du nicht aus dieser Sphäre deines Lebens heraustrittst, um ein anderes Leben zu berühren. Andy Stanley said this statement. Und Andy Stanley hat gesagt, unless your vision for your church is beyond your resources. Also wenn deine Vision für die Gemeinde nicht über deine verfügbaren Mittel hinausgeht, it's not God's vision. Dann ist es nicht die Vision Gottes. Because God's vision is not within our resources. Denn die Vision Gottes ist nie innerhalb God's unserer unmittelbaren vision Mittel. Is outside of our resources. Sondern die Vision Gottes geht darüber hinaus. So that we will need him. Und zwar deswegen, damit wir ihn brauchen. But the church at Laodicea was staying well within their resources. Aber diese Gemeinde von Laodicea, die blieb also innerhalb ihrer Mittel und ihres and the Lord said, you are blind. Und der Herr hat gesagt, du bist blind. You are poor, you are naked. Und du bist jämmerlich und du bist nackt. You are miserable and wretched. Ja, arm, jämmerlich, blind und bloß. Let's start with that again. The first one is actually you are to be pitied. Also das erste ist eigentlich du musst deinem Leid tun. When I look at you, wenn ich dich anschaue, it hurts me. Dann tut es mir selber weh. I get chills down my back imagining being you. Und mir läuft so ein kalter Schauer über den Rücken runter, wenn ich mir vorstelle, ich bin du. To be pitied. Das bedeutet like, eben also wirklich Mitleid mit jemandem zu haben. The second word, to be miserable. Das zweite, jämmerlich. You are such a, how could you say it? If I look at your life, it's just all the result of negativity. Und also vielleicht kann man so umschreiben, ich schaue dein Leben an und es ist einfach das Ergebnis von Negativität. Negative causes and effects. Also negative Ursachen und die Wirkung. When I look at how unhappy you are. Und wenn ich mir anschaue, wie unglücklich I mean, du looking bist. At you makes me unhappy, but also now dich anzusehen macht mich unglücklich. How miserable you are. Und damit kann ich mir gar nicht vorstellen, wie jämmerlich es dir eigentlich how geht. Poor. Und wie arm du you bist. Really are. Wie how arm. Blind. Und wie blind. How you don't really know reality. Wie du die Realität nicht wirklich siehst. And how naked. Und wie nackt. And in Revelations 19:8. Und in Offenbarung 19, Vers 8. It said that the fine linen represents the good works of the saints. Dann steht, dass das feine Leinengewand die guten Werke der Heiligen you are naked. You have no good works before me. Und hier wird gesagt, du bist nackt. Es gibt keine guten Werke I've vor created mir. You unto good works. Aber ich habe dich dazu geschaffen zu guten Werken. I've created you to be my hands and my feet und ich habe dich dazu geschaffen, meine Arme, meine Beine, meine Zunge zu sein und meine I've Augen und meine Ohren. You to be my body. Ich habe dich geschaffen dafür, mein Leib zu sein But auf somehow der you're Erde. Disconnected to the brain. Aber irgendwie fehlt die Verbindung you're just zum Hirn. Kind of paralyzed. Irgendwie bist du gelähmt. Now, let's go on. Und wenn wir weiterlesen. Anyone who wants to be my disciple must follow me. Vers 26. Wenn mir jemand nachfolgen will, wer mein Diener sein will, muss mir nachfolgen. Because my servants must be where I am. Denn meine Diener müssen dort sein, wo ich bin. And the Father will honor, I love this, the Father will honor anyone who serves me. Und der Vater wird den ehren, der mir dient. If we serve the Lord, wenn wir dem Herrn dienen, we will surely be considered foolish in the eyes of the world. Dann werden wir sicher als töricht gelten in den Augen Because der Welt. Because our values and their values are two separate things. Denn unsere Werte und die Werte der Welt sind zwei verschiedene Dinge. 1 John chapter 2, don't love the world. 1. Johannes Kapitel 2, liebt nicht die Welt. Meaning don't put your value in the world. Bedeutet eben, lege nicht deinen Wert in die Welt hinein. We will be considered foolish. Wir werden eben als dumm angesehen when we werden, live for eternity. Wenn wir für die Ewigkeit leben. Now watch this next statement. Und diese nächste Aussage. Those who love their life in this world will lose it. Die ihr Leben in dieser Welt lieben, werden es verlieren. This is the New Living Translation. Und das ist alles aus der Neues Leben Übersetzung. Those who care nothing for their life in this world will keep it for eternity. Und die sich nicht um ihr Leben kümmern in dieser Welt, werden ihr Leben in Ewigkeit behalten. Talking about asceticism. Und das spricht nicht über Asketismus. It's not talking about not washing or combing your hair. Also sich nicht zu waschen oder sich brushing your teeth. Haare zu bürsten oder die Zähne. It's just simply talking about living a selfish life on earth. Es heißt einfach nur ein selbstloses Leben zu leben. Because this is all you believe there is. In der Welt, denn weil du nicht glaubst, dass das hier alles ist. This is all you believe that is. Ein selbstsüchtiges Leben zu führen, weil du glaubst eben, das ist alles hier. And you es gibt hope, nicht mehr. You know, just in case there's eternity, und, I believe in Jesus. Und so im gesetzten Fall, es gibt Jesus, ja, es gibt die Ewigkeit, glaube ich ein bisschen an Jesus. And I'll put the fish on my car just in case. Und ich stecke eben diesen Fischsticker auf mein Auto drauf, man weiß ja you nie. Never know. Denn you man never kann know. Ja nie ganz sicher sein. Look at the Message version, it says this. Und wenn man sich den Vers anschaut in der Übersetzung But Message. If you let it go, aber wenn du das loslässt, reckless in your love, und also mutig, ja, wagemutig in Liebe. You'll have it forever, real and eternal. Dann wirst du es für immer besitzen, echt und ewig. If you let your life go, wenn du dein Leben gehen lässt and give it to God, und es Gott gibst, reckless in love, und zwar aus Liebe heraus, you'll have your life forever. Dann wirst du dein Leben in Ewigkeit now watch haben. This next quote. He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Das ist ein Zitat. Der ist kein törichter Mann, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu bekommen, das er nicht verlieren kann. This is Jim Elliot. Jim Elliot. October 28th. Hat das am 28. Oktober 1949 gesagt. How do we know? Woher wissen wir das so genau? Because he kept a journal. Weil er ein Tagebuch geführt hat. It's very good. Now here is the journal. Und hier ist dieses you see that October 28th. Seht ihr das am 28. Oktober? He writes, one of the great blessings of heaven is the appreciation of heaven on earth. Eine der großen Segnungen des Himmels ist, wenn man den Himmel auf Erden schätzt. Ephesian truth. And then here he writes it. He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Der ist dem nicht töricht, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu bekommen, das er nicht verlieren kann. But look at the thought that follows. Aber schaut euch mal den Gedanken an, der dann darauf folgt. Luke 16:9. Lukas 16:9. And when it shall fail, they may receive you into everlasting habitations. Und wenn es zum Ende kommt, werden sie euch aufnehmen in die ewigen Häuser. Who was this guy, Jim Elliot? Wer war dieser Jim Elliot? Here's a picture of him. Und hier ist ein Bild von ihm. 28 years old. 28 Jahre they alt. Went, him and four other guys went to the Alka Indians. Sind er und vier andere zu einem Indianerstamm? This was gegangen. A tribe in Ecuador in the Amazon jungles. Und das war in Ecuador im Amazonasgebiet. That were killing oil workers. Und dieser Stamm hat angefangen Ölarbeiter and they zu, were so deep in the jungle, töten. Nobody could find them, you couldn't stop them. Und dieser Stamm war ganz tief im Urwald drinnen, man konnte sie nicht finden. Exxon pulled their people out. Und die Firma Exxon hat ihre Mitarbeiter abgezogen aus dem Gebiet, weil einfach zu viele getötet wurden. Und diese fünf Männer hatten eine Last auf dem Herzen für next dieses Volk. Picture. Here's two of the other guys that went. Und hier sind noch zwei der anderen, die this gegangen is, sind. This is what's his name? McCulley, I forgot his name. Ed McCulley. Ed McCulley ist links and zu sehen. And this is Pete Fleming. Und Pete Fleming. And that's Jim Elliot on the right. Und Jim Elliot auf der rechten Seite. And they went there. Und sie sind dorthin gegangen. And they made contact. Und haben Kontakt hergestellt. And then their wives were completely supporting them. Und also ihre Frauen standen hinter ihnen und totally haben sie unterstützt. Behind them. Und sind wirklich ganz fest hinter ihnen gestanden. Und dann ging der Kontakt verloren. Und es wurde so eine Rettungsmannschaft losgeschickt. Und man fand ihre Leichen. Four of them floating in the river. Vier davon fand man im Fluss. Next picture. This is Min Kai. Und das ist Min Kai. He was one of the guys who killed them. Und er war einer der Männer, die sie umgebracht haben. He admits that he drove his spear into these guys. Und er hat ihm zugegeben, dass er seinen Speer verwendet hat, um sie zu töten. Jim Elliot's wife. Und Jim Elliot's Frau. And the other guy, Nate Saint. Und der andere Mann. Nate Saint. His sister went back to this tribe. Seine Schwester. Die sind dann noch hingegangen zu diesem and by a Stamm. Miracle of God, they worked their way in. Und also wirklich durch ein Wunder Gottes haben sie den Weg dorthin gefunden. And they brought a revival. Oh, also auch Zugang zu diesem Stamm und haben dort and eine Erweckung this guy hervorgerufen. Min Kai, who had killed, was one of the guys who killed these men. Und dieser Min Kai, eben einer der Mörder, is now a believer. Ist jetzt ein Glaubender. And he's not just a believer, he's an evangelist. Er ist nicht nur ein Glaubender, er ist ein Evangelist. He preaches Christ everywhere. Und er predigt Christus überall. He says, I killed 12 men with my spear. Und er hat gesagt, ich habe 12 Männer umgebracht mit meinem Speer. Because I was living in darkness. Weil ich in Dunkelheit, in Finsternis gelebt habe. But the blood of Jesus cleaned me. Aber das Blut Jesu hat mich gereinigt. And gave me a new life. Und hat mir ein neues Leben geschenkt. When this guy dies, Wenn dieser Mann sterben wird, the first people waiting in heaven to greet him, dann werden die ersten im Himmel sein, um ihn zu begrüßen, will be these five men. Werden diese fünf Männer sein. And I can guarantee that they will be spending a lot of time in their eternal habitations together. Und die werden sicher viel Zeit in ihren ewigen Behausungen miteinander verbringen. Let's go a little further, and then we're going to close. Und this is Paul writing in Philippians 3 now. Hier ein Vers aus dem Philipperbrief. Paulus schreibt: I once thought that these things were valuable. Ich dachte einst, diese Dinge wären von Wert. That was all his pharisaical credentials. Und er spricht da von seinen ganzen Errungenschaften bei den Pharisäern. But now I consider them worthless because of what Christ has done. Jetzt erachte ich das alles wertlos wegen dem, was Christus für mich getan hat. Yes, everything is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. Ja, alles ist wertlos verglichen mit dem undefinierbaren Wert der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. For his sake I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Um seines Willen habe ich das alles sozusagen hinter mir gelassen und erachte das alles als Müll, damit ich Christus gewinne. I want to know Christ. Ich möchte Christus kennen. And experience the mighty power that raised him from the dead. Und seine mächtige Macht erfahren, die ihn von den Toten auferweckt hat. Now watch this, I'm going to close. Und damit möchte ich schließen. I want to suffer with him. Ich möchte mit ihm leiden. Sharing in his death. Und teilhaben an seinem Tod. Now watch this, one more. Skip this, go further. So that one way or another I will experience the resurrection from the dead. So dass auf die eine oder andere Weise ich die Auferstehung von den Toten erleben What was werde. He saying here? Und was hat er da geschrieben? He was saying, I want to be a seed sown into the earth. Er sagt, ich möchte ein Samen sein, der in die Erde gesät wird. To put it in a nutshell. Um das I want to identify with Christ. Ich möchte mich mit Christus identifizieren. I want my life to be a seed sown. Und ich möchte, dass mein Leben ein Same ist, der gesät wird. Next week I'll show you a video about these five guys. It'll bring you to tears. Und nächste Woche möchte ich euch gerne ein Video zeigen über diese fünf Männer und ich bin sicher, es wird euch One of them said, I will give my life to reach that tribe. Und einer davon hat gesagt, ich werde mein Leben geben, um diesen Stamm zu erreichen. All of these guys made these incredible confessions. Und alle dieser Männer haben diese unglaublichen Bekenntnisse abgelegt. And they sowed their life. Und haben ihr Leben gesät. We don't have to die physically to sow our life. Wir müssen nicht physisch sterben, um unser Leben zu säen. Every situation that we go into. Einfach jede Situation, in die wir hineingehen. We can identify with Christ. Können wir uns mit Christus identifizieren. I came up with this new axiom this week. Und ich bin mir dieses neue Axiom eingefallen diese Woche. For myself. Also für mich selbst. Maybe for you too. Vielleicht ist es auch etwas für euch. What we consider a setback, was wir als einen Rückschlag erachten, what we call a setback, oder was wir einen Rückschlag nennen, God calls a realignment. Nennt Gott eine wieder auf Spur bringen. Yeah. God doesn't have setbacks. Bei Gott gibt's keine Rückschläge. We are just out of alignment. Wir sind einfach nicht mehr auf Kurs. And this principle of entering into death. Und dieses Prinzip, sich in den Tod hingeben. Do you have a place where you can just die? Die Frage, gibt es einen Ort, wo du einfach sterben kannst? Do you have a place you can go to and just die? Wo du hingehen kannst und einfach sterben kannst? You can just go and just pour your heart out unto God. Und wo du hingehen kannst und einfach dein Herz vor Gott ausschütten kannst? Where you can just sit down and cross your fingers and just put your head on a table. Wo du dich hinsetzen kannst, deine Hände falten kannst. And just die. Und einfach sterben kannst. Which means, vor Gott. God, I give it to you. Wo du sagen kannst, Gott, ich gebe es dir einfach I'm done. Alles. I'm done. I give it to you. Ich bin fertig damit. I can't do this. I'm dead. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht alleine. I have no desire. Ich habe kein Verlangen mehr danach und auch keine Fähigkeit. I'm dead. Unless we get to that place, es sei denn, wir gelangen an diesen Punkt, we will never bring forth fruit. Werden wir nie Frucht hervorbringen. That is a wonderful place to be. Und das ist ein ganz wunderbarer Ort, Paul um zu sein. Wanted to be there. Und Paulus wollte dort sein. Though it's a place of pain, obwohl es ein Ort des Schmerzes it ist, also a place of incredible peace, ist es auch ein Ort der unglaublichen, des unglaublichen Friedens and a deep joy, und einer ganz tiefen Freude. That we need to recognize that moment. Und dass man diesen Moment wirklich erkennen when muss. You bury your face into your pillow, und wenn du dein Gesicht in deinem Polster vergräbst, when you get on your knees and you weep, und oder auf die Knie gehst und weinst, when you feel hopeless, und wenn du dich hoffnungslos fühlst, let yourself be sown into death. Dann lass dich wirklich hineingesät werden in diesen Tod. This is what Paul wanted. Und das ist das, was der Paulus für I sich want wollte. To know Christ ich möchte Christus kennen, intimately. Also intim, ganz nahe. I want to share in his death. Und ich möchte teilhaben an seinem Tod. I want to be sown as a seed. Ich möchte als Samen. Unless we go through that process, our life bears no fruit. Und es sei denn, wir durchgehen diesen Prozess, machen diesen Prozess durch. And I just want to encourage you as we take the Lord's Supper. Und ich möchte euch das sagen, ermutigen, bevor wir zum Abendmahl kommen. Embrace those moments. Also umarme wirklich oder heiße sie willkommen diese those Momente, the diese moments Augenblicke. Those are the moments you will look back at. Das sind die Augenblicke, auf die du zurückschauen wirst. When we are on the other side. Wenn wir mal auf der anderen Seite sind. And those moments will be your eternal diamonds. Und diese Augenblicke werden deine Diamanten sein in der Ewigkeit. Don't sit there in bitterness. Sitz nicht dort und in deiner Bitterkeit. Embrace it. Sondern umarme diesen and say, Augenblick. I am a seed sown into the ground. Und sag einfach, ich bin so ein Same, der jetzt gesät wird in die Erde. Resurrect me, God. Oh Gott, lass mich auferstehen. My desire is gone. Mein Wunsch ist nach dir, my Gott. Ability is gone. Meine Fähigkeit ist I'm Gott. So broken hearted. Ich bin so gebrochenen Herzens. I'm so crushed. Ich bin so fertig. But my life is in your hands. Aber mein Leben liegt in deiner Hand. I'm a seed sown into death. Ich bin ein Same, der gesät ist zum Tod. I love you, Lord. Und ich liebe dich, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. I commit my life into your hands. Ich gebe mein Leben, ich lege es in deine Hände. And that's the way unto life. Und das ist der Weg zum Leben. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven. Vater im Himmel. He is no fool. Der ist nicht töricht, who gives what he cannot keep, der das gibt, was er nicht behalten kann, to gain what he cannot lose, um das zu erhalten, was er nicht verlieren kann. He is no fool. Der Mann, die Frau ist nicht töricht. Father, we pray this morning, Vater, wir beten heute Morgen. Our whole life on earth is to bear fruit, unser ganzes Leben auf der Erde ist, Frucht zu bringen, to the glory, to your glory, zu deiner Ehre, to the glory of the Father, zur Ehre des Vaters. Our lives would not be naked, unser Leben soll nicht nackt sein, but would have a beautiful garment, sondern ein wunderschönes Gewand tragen, of goodness, ein Gewand der, compassion, der Güte und des Mitgefühls, and love and kindness, und Liebe und Freundlichkeit. We pray this morning, wir beten heute Morgen, as we take the Lord's Supper, wenn wir dieses Mahl zu uns nehmen, that we would enter into death with you. Dass wir wirklich in diesen Tod mit dir whatever situation we face. Welche Situation wir uns auch immer gegenüber that sehen. We would embrace it. Dass wir diese Situation umarmen. That we would let ourselves be sown. Dass wir sie annehmen und zulassen, dass wir gesät werden. We pray this morning. Und wir bitten darum heute. Maybe there's somebody here you've never received Jesus. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier und du hast Christus noch nie angenommen. You don't know him personally. Du kennst ihn nicht persönlich. He wants to speak to you. Er möchte zu dir sprechen. He's been speaking to you. Er hat schon zu dir gesprochen. He wants to come into your life. Er möchte in dein Leben kommen. Wants to forgive you. Er möchte dir vergeben. To cleanse you. Und dich reinigen. He is the Son of God who came to earth. Er ist der Sohn Gottes, der auf die Erde kam. Who lived. Der gelebt hat. And then died. Und gestorben. As the Lamb of God. Als Lamm Gottes. Was buried. Begraben wurde and rose from the grave und auferstanden ist aus dem Grab on the third day am dritten Tag and ascended to be with his Father, und aufgestiegen ist in den Himmel, um bei seinem alive Vater today, zu sein. Er ist heute lebendig, who is the head of the church, und das Haupt der Gemeinde, who knows your name, und er kennt deinen Namen, and who loves you, und er liebt dich. Say this prayer. Sprich einfach dieses Gebet für God, dich. Forgive me. Gott, vergib mir and cleanse me. Und mach mich rein. Come into my life. Komm in mein Leben. I pray. Ich bitte dich. Give me a new life. Schenk mir ein neues Leben. I sell my heart into death. Ich gebe mein Herz hin, mein Leben hin, um in den Tod gesät zu werden. I trust you. Ich vertraue dir. Raise me to new life. Erwecke mich zu neuem Leben. I pray. Ich bete darum.